Die Landeskirchen in der Schweiz verlieren Jahr für Jahr an Mitgliedern. Die einzige Gruppe, die wächst, ist die von den Religionslosen. Also die Leute, die von sich selber sagen, dass sie sich zu keiner Religion mehr dazuzählen. Die neuesten Zahlen vom Bundesamt für Statistik zeigen, dass es aktuell 33,5% sind. Also jede dritte Person in der Schweiz zählt sich nicht zu einer Religion. Und das zeigt sich auch in der Art und Weise, wie Ritual gefeiert werden. Nehmen wir das Beispiel Hochzeit. 1960 haben noch 16'000 Paare in der Schweiz eine reformierte Trauung gefeiert. 2017 waren es noch etwas mehr als 3'000 Paare. Und bei den katholischen Kirchen sieht es auch nicht anders aus. Auch dort sind Trauungen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten extrem zurückgegangen. Im Jahr 2023 sind in der Schweiz rund 2'200 Paare katholisch getraut worden. So viel mal zu den Zahlen. Die habe ich übrigens vom Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut, kurz SPI. Den Moment würdigen, indem man dem Raum gibt und mit anderen zusammen teilt. Das ist ein Bedürfnis von vielen. Und weil das Bedürfnis nicht mehr für alle zwingend muss im kirchlichen Kontext gestillt werden, boomt der Markt der freien Zeremonien. Das zeigt auch ein Blick ins Internet. Ich gebe «Freie Zeremonie Schweiz» in der Suchmaschine ein und ich werde fast erschlagen von all diesen Angeboten, die es gibt. Trauerrednerinnen und Zeremonienleiter preisen sich und ihre Dienstleistungen an. Maßgeschneiderte Feiern, persönlich, emotional, echt, bekenntnisneutrale Zeremonie, individuell.